heute mit dem Dom. Ja, hallo. Und mit dem Tobias. Hallo. Und dem Marcel. Ja, hallo. Und Martin Pittenauer. Hallo. Bevor wir anfangen, expliziter Warnhinweis: Nach dieser Sendung habt ihr nie wieder Freizeit. Für Risiken und Nebenwirkungen fragt ihr einen Arzt oder Apotheker. Ja, und zwar aus sehr unterschiedlichen Gründen, wie wir dann feststellen werden. Ja. Aber egal, ob man eher der Spielertyp ist, der du bist, oder eher der Spielertyp, der ich bin. Genau. Dazwischen ist ja auch nicht. Ja. Ja. 161 Wohnungen möchte die Stadt Hamburg gegen Bunker tauschen. Okay. Das ist doch mal eine Wettmeldung. Okay. Aber warum brauchen die Bunker? Weil Hamburg das Grundstück in Roter Baum für die Uni-Erweiterung gegen Wohnungen in Wilhelmsburg tauschen möchte. Ja. Die Uni aber zieht in den Bunker. Ach so. Die Uni. Underground-Uni. Mehr habe ich jetzt nicht recherchiert. Hamburg ist eh eine politisch seltsame Situation mit der Alleinregierung der SPD. Mhm. Ja. Ja. Haben wir jetzt in München auch wieder. Aha. Ja, aber keine Bunker. Stimmt. Wir haben überhaupt keine Alleinregierung in München. Überhaupt, ja, ich gar nichts. Immer ganz ruhig. Ich meine ja nur, wir haben wieder einen roten Bürger. Das Abendland ist gesichtet. Gesichtet. Ja, es war auch wurde eine gesichtet. Ich fand es sehr, sehr absurd, weil auf dem Wahlzettel links die CSU und rechts die SPD stand. Ha. Du meinst, das hat er eine Methode. Ja, die CSU hat ja auch grüne Plakate gemacht, um maximal zu verwirren. Das war ein bisschen verwirrend, ja. Und vielleicht noch ein nettes Titbit. In Würzburg gibt es den ersten CDU-Bürgermeister in Bayern. Huch. Ja. Was? CDU. CDU. In Würzburg für Deutschlandkenner liegt in Bayern. Mhm. Zwar auch in Franken, aber auch in Bayern. Franken. Genau. Und da ist es ja normalerweise nicht üblich, dass die CDU Bürgermeister stellt. Tobi, du schaust total perplex. Ich bin total verwirrt. Ich habe heute ganz vergessen zu twittern, dass wir senden, aber da passiert. Aber du hast gestern getwittert, dass wir senden. Stimmt, ja. Ja, und wir haben auch wahnsinnig viel zu senden. Ja, wir haben viel zu senden, nämlich irgendwas mit Netzneutralität. Das ist zumindest alles, was ich so mitgenommen habe heute. Und das war irgendwie so latent gut, aber hätte besser sein können. Irgendwas mit EU und Netzneutralität. Ja, ja. Also in der EU gibt es ja immer ganz viele verschiedene Ebenen, die viele Sachen entscheiden und man weiß meistens nicht so genau, wer was genau entscheidet. Das war eine erste Lesung zur Netzneutralität. War das nicht im Parlament? Die finale Abstimmung? Also ich habe jetzt gerade nachgelesen, dass der nächste Schritt wohl der EU-Rat ist, der darüber berät. Ach so, ja. Also, aber es war zumindest das, was im Parlament passiert, ja, ist wohl jetzt. Also das, was beeinflussbar ist im Parlament. Aber dafür gibt es ja solche schönen Sendungen wie Logbuch Netzpolitik, wo ihr dann das in aller Ausführlichkeit nachhören könnt. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Auf jeden Fall, die Menschen, die in meiner Timeline für Netzneutralität kämpfen, die haben sich gefreut. Verhalten, aber gefreut. Und das gibt es ja auch nicht so oft. Ja, eben. Das ist ein gutes Zeichen. Naja, das nächste EU-Parlament wird sowieso nur damit beschäftigt sein, den Euro abzuschaffen. Yay. Und dann kriegen wir hier wieder die Lira und. Ja, endlich. Das wäre ganz nett, so die Währungen durchzuwechseln. Ja. Du meinst den Dollar? Apropos, welche Lira? Ich war gestern im Kino im neuen Wes Anderson Hotel Budapest, Grand Budapest. Und es ist im Grunde eigentlich eine Verfilmung von Papers, Please. In gewisser Weise. Oh, da muss ich hin. Das heißt nicht Atoschka, der Staat, sondern ich weiß gar nicht. Aber es ist alles fiktiv. Das heißt doch, aber das nicht Atoschka, das heißt doch Arstotzka. Arstotzka. Ja, aber auch mit einem fiktiven osteuropäischen Staat und dann die Nazis sind auch ganz umgewandelt, aber es ist ein sehr lustiger Film. Gut. Die Nazis sind jetzt umgewandelt. Rebranded. Oh ja, das hat ja, also das war ja das. Nee, lassen wir das. Ja. Wollte ich gerade sagen, das war das, was eben das Genick gebrochen hat, das Branding. Aber nee. Oh mein Gott. Das verstehe ich nicht mal. Ganz gut, ich will gar nicht drüber nachdenken. Gehen wir doch zu anderen Themen über. iPhone 6 ist so, was auf meiner Agenda steht, inklusive Fragezeichen. Es gibt jetzt wieder neue Rumors und es gibt irgendwie kleine Bildchen, die aus Foxconn-nahen Betrieben irgendwie entfleucht sind. Und ja. Also es gibt so, ich glaube so drei Bildchen sind es und die sehen so aus wie iPod Touches gefühlt. Also irgendwie ein bisschen abgerundet an der Seite und flacher. Abgerundet, schon wieder abgerundet. Ja, also sehr abgerundet. Ja, es wird wieder Zeit, dass sie wieder abrunden, aber ich mag es immer nicht. Und leider, wenn man sich so die Proportionen anguckt von Lightning Port zu Breite, dann sieht es auch so aus wie dieses gerüchtete, breitere, größere iPhone. Mehr Screen Estate, stimmt. Ja, also wie auch immer es ist. Hey, das Breitphone. Das Breitphone. Was dann die alten Maße vom G3 hat. Ja. Also die Gerüchte sagen ja, es gibt nach wie vor so die Größe, die es jetzt hat. Und es gibt dann irgendwie noch so dieses 5,5 Zoll Bildschirmdiagonale Phone, das irgendwie so ein Zwischending zwischen iPad Mini und iPhone ist. Oh, so Phablet wirklich? Ja, gefühlt schon. Ja, von Android lernen heißt Ziegen lernen oder so. Mhm. Von Android lernen, von Goat Simulator lernen heißt Ziegen lernen. Oh. Oh, sehr gut, sehr gut. So viel zum Thema random Wortscherz. Auch mal wieder gucken auf Menschen, die auf Ziegen starren. Mhm. Hat jemand von euch Escape Goat eigentlich gespielt? Nein, ich habe nur Leuten zugeguckt, wie sie Escape Goat geschickt haben. Escape Goat 2, ja. Ich habe zugeguckt. Ah, ja. Sah ganz vielversprechend aus. Mhm. Ja. Das ist so ein Puzzler, wo man eine Ziege spielt. Mhm. So ein bisschen so Lost Vikings mit einer Ziege im Prinzip. Lost Vikings mit einer Ziege. Okay. Ja. Männer, die auf Ziegen starren. Ja. Das ist dann das Publikum. Mhm. Ah, okay, Rumors. Aber das ist ja Mai. Bessere Kamera. Nee, aber wenn es flacher ist, ist ja das Schlimme eigentlich. Bei der Kamera habe ich am meisten Angst, ja, weil so beim iPod Touch schaut die ja raus. Und wenn die weniger Tiefe hat, die Kamera, dann wird die tendenziell nicht besser. Und wenn sie technisch so besser sind, dass sie mit weniger Tiefe dieselbe Qualität hinbekommen, dann ärgert es mich, dass ich nicht ein bisschen dickeres Telefon habe mit noch einer besseren Kamera. Ich glaube, ich werde unzufrieden die fährt sein. Dann, die fährt dann so raus aus dem Gerät. Ich werde unzufrieden sein und es mir sofort kaufen. Ja, ja. Aber so, diese Fotos, die lassen ja auch nicht so viel zu in Sachen einzuschätzen, wie das jetzt ist. Es gab dann auch Gerüchte, dass das die Kamera so ein bisschen raussteht, was ich ja eher katastrophal fände. Aber, ja. Das können sie beim iPhone nicht bringen. Beim Touch ist das vielleicht in Ordnung. Aber beim, oh Gott, sie das können wär, alles machen, aber es wäre echt... Oh. Das wäre furchtbar. Ich meine, dann gibt es wieder gratis Bumpers, damit die Leute nicht aufhören zu jammern. Du hast ja das S noch nicht mitgemacht, oder? Du musst eigentlich das 6er ist ja deins dann wieder. Ja, ich nehme dann immer die ohne S. Ich nehme immer die mit S. Ich denke mir immer, was wollen die alle? Das iPhone ist total gut und ich brauche gar kein neues. Und dann habe ich das neue und nach 2 Wochen weiß ich nicht, wie ich mit dem alten Krampf leben konnte. Und so geht es mir jetzt auch wieder. Ich denke mir so, was kann da noch groß kommen? Das noch größer darf es bitte um Gottes Willen nicht werden. Und ja, noch tollere Kamera. Also es gibt nichts, was man mich reizen würde. Ja, genau, was man bräuchte. Aber die Software Apple überrascht mich da regelmäßig. Die Software könnte, zum Beispiel könnte man in den Settings, aus den Settings in die App springen, für die man gerade die Settings geändert hat. Ja. Oder die Tastatur in den Settings könnte weggehen, wenn man auf Return drückt. Ich glaube, du bist auch der Erste, der in den Settings benutzt ein Texteingabefeld hat. Ja. Nun ja. Ich hoffe immer noch auf die Haptik, wollte ich jetzt bleiben. Ach ja, richtig. Oh, die Haptik wäre natürlich schön. Das wäre ein Killer-Feature. Aber die kommt erst in 5 Jahren. Vielleicht bauen sie ja so einen Leap-Controller ein, wo du irgendwie über dem Gerät rumwedeln kannst und dann passiert Gott, nein, was. Nein, aber das ist ja technisch in Qualmage ja auch schon alles drin. Also theoretisch ist... Samsung hat es ja auch gemacht. Also wenn sie wirklich weiter so auf diesen... Oh, guck mal, Android hat flache UI, mach mal auch flache UI. Wenn man da extrapoliert... Und wir könnten viel mehr spekulieren, wenn nicht gerade Facebook die Oculus gekauft hätte, sondern Apple. Ja. Weißt du, da muss ich nämlich jeder 2 iPhones kaufen. Und dann also vor die Nase. Genau, vor nein, jedes Auge. Du musst dir 2 iWatches kaufen und die dann vor die Augen halten. Genau, das ist dann so diese so eine zen-mäßige Handhaltung. Genau. Dann musst du dann Yoga-Übungen gleichzeitig machen und dann. Ein bisschen nach außen schielen nur. Aber das geht dann wie mit den drei Affen. Du kannst entweder gucken, hören oder sprechen. Wo wir gerade bei Apple sind und es ja gar nicht auf der Agenda haben, weil es quasi gerade eben vor Sekunden gefühlt passiert ist. Die WWDC ist announced. Mhm. Und es ist auch irgendwie ein neuer Ticketvergabemodus gefunden worden. Ja, diesmal entscheidet nicht mal das Web-Objects-Framework, wen es durchlässt oder nicht, weil zwischendurch Akamai irgendwie barkt oder nicht, sondern man kann sich anmelden und sie losen offiziell. Sie losen offiziell, mhm. Ja. Also man kann sich ab heute bis zum nächsten Montag abmelden, hätte ich schon was gesagt. Und also gerade nicht, weil gerade ist DevCenter wieder down, nachdem es kurz funktioniert hat. Kann man sich auch nicht mehr anmelden. Ich wollte ja nur unsere Mitgliedschaft verlängern, weil, weißt du, es wäre schlecht, wenn es ausläuft. Ja. Das dachte ich mir auch schon. Also ich habe da gerade vorher kurz so, wir will bisschen back. Ach stimmt, Amerika ist aufgewacht, oder? Ja. Nun ja, aber an sich kann man sich da jetzt anmelden und dann kriegt man ein Ticket oder nicht. Beziehungsweise man kriegt einen Gutschein für ein Ticket, den man dann innerhalb von einer Woche einlösen kann, indem man ganz viel Geld zahlt. Mhm. Ja, stimmt. Aber das ist ganz viel Geld, ist glaube ich genauso viel Geld wie die letzten Jahre. Ja. Also $1,600 und irgendwie 1-2 Euro oder so. Oder vielleicht weniger sogar, weil der Dollarkurs wird ja immer schlechter. Immer schlechter. Ja, so. Ich finde es super. Also ich finde das war schon vor 2 Jahren ein Crapshoot und das vorletzte und das letzte Jahr, die sind nur noch absurder geworden. Ja. Und nach dem letzten Jahr unter 2 Minuten ausverkauft Singularität erreicht wurde. Das war nicht mehr feierlich. Nee. Ich finde es gut, dass sie das jetzt so machen. Ja, da hat man irgendwie gefühlt eine Chance. Unterm Strich heißt es natürlich aber auch, dass sich dieser Developer-Schwall von dieses Verhältnis von Developern auf Plätzen ist ja nicht besser, sondern eher schlechter geworden noch. Ich würde das mal so auf 10-1 oder 100-1 schätzen, irgendwo so in diesem Bereich. Dementsprechend werden auch die Chancen sein, so ein Ticket zu ergattern. Das ist halt das Kernproblem, das ist halt nicht gelöst. Es ist halt jetzt ein Vergabemodus, der okay ist. Ja, so. Ja. Also der halt vor allem nicht mehr so, man muss monatelang irgendwie immer auf alle Geräte starren und Notification-Dienste berücksichtigen, weil jetzt genau die Minute sein könnte, in der Apple TBC-Tickets announced. Das ist schon mal ganz gut. Jo. Ja, mal sehen. Wir haben uns alle angemeldet. Vielleicht trifft hier einen die Lotterie. Und ich fühle mich trotzdem irgendwie an Logan's Run erinnert bei der ganzen Geschichte, wenn ich mal von Lotterie rede. Aber ja, war ein bisschen Insider jetzt. Ich muss den auch endlich mal gucken. Ja. Wie? Ich habe Logan's Run nicht gesehen. Nein. Und das, obwohl der Kostmann uns den so empfohlen hat. Und der Kostmann, der Kostmann ist einer der großartigsten Profs gewesen bei uns. Ja, das kann ich nur unterstreichen. Der hat einen ganz komischen deutschen Namen. Ja. Flucht ins 21. Jahrhundert. Ins 23. Jahrhundert. Also als Kind habe ich den gesehen und der hat mich tief beeindruckt. Der ist gut. So viel zum Thema kulturelle Fortbildung mit den Fanboys. Nächstes Thema, wir erklären euch eure Twitter-Timeline. Nämlich in meiner Twitter-Timeline passiert das jetzt die ganze Zeit, dass irgendwelche Leute twittern, ich bin auf Keybase, I'm verifying me oder so. Was mich auch spontan immer so ein bisschen an Sneakers erinnert. So irgendwie, my name is Walter whatever und my voice is my password, please verify me. Nun ja, aber was ist denn dieses Keybase.io eigentlich? Okay, keiner will. Ich hatte auch gehofft, gerade gespannt. Dass wir so richtig erfahren. Also ich glaube, das ist auch so das erste Ding, das man mitnehmen kann. So richtig weiß es keiner. Mein Eindruck davon ist, sie machen eine einfachere API für asynchrone Verschlüsselung, konkret GPG. Das ist das, was da drunter läuft. Sie haben irgendwie nicht selber Verschlüsselung implementiert, sondern es läuft also auf GPG. Und dieser Dienst besteht im Wesentlichen aus 3 Komponenten, nämlich einerseits dem Backend, das Keybase.io anbietet. Da kann man sich dann auch eben anmelden, einen Account anlegen, man kann da ein soziales Netzwerk auch knüpfen, gar nicht so sehr dadurch, dass man sich befreundet, sondern dass man andere User trackt, nämlich dass man irgendwie auf sagt, so hier, der Tobi, den kenne ich, da bin ich mir auch sicher, das ist jetzt der Tobi und ich signiere jetzt quasi seine Identität und falls sich seine Identität ändert, sag mir Bescheid, so, weil dann ist irgendwas faul. Das war der erste Punkt, wo ich mir, wo ich nicht mehr durchgeblickt habe. Was heißt denn jetzt, ich signiere deine Identität? Was? Na, im Prinzip signiere ich deine Verification. Also du hast, ich habe so einen ID-String. Wie es konkret gelöst ist, wahrscheinlich kann ich einfach deinen Public Key und signieren. Den signierst, ja, ja, okay. Also man kann ja irgendwas signieren mit diesem PGP Gedöns und dann kommt dieser Base64-String raus und aus dem kann man dann sagen, hat der signiert seinen Private Key benutzt, um das zu signieren. Ist der sagt. Also im Endeffekt ist es ein Repository von Public Keys, oder? Im Endeffekt ist es ein glorifizierter Schlüsselserver, ja. Mhm. Also die gab es ja vorher auch schon. Ja. Nur hast du halt hier so ein bisschen noch die soziale Komponente drin, dass man eben so, also einerseits eben mit sozialen Netzwerken verknüpft. Mhm. Du kannst nämlich dann irgendwie sagen, so, ich twittere eben diesen Tweet, den ich schon erwähnt hätte, und dann kannst du sagen, so, der ist auch der, der diesen Twitter-Account gemacht hat, weil er diesen signierten Tweet getwittert hat und deswegen ist da verknüpft. Du kannst Webseiten auch mit deinem Account verknüpfen und du kannst einen GitHub-Account mit deinem Account verknüpfen. ja, also das ist so das, was oben drauf auf dem der Schlüssel-Server-Infrastruktur noch drauf ist. Und dann gibt's eben noch so diese Komponente mit, du kannst sowohl auf der Webseite als auch per Kommandozeile diese Infrastruktur benutzen, um eine Abstraktion auf GPG zu haben. Das heißt, okay, ich kann bei mir auf der Kommandozeile jetzt erstmal, um es zu erklären, Keybase installieren. Mhm. Und dann kann ich tippen Keybase Encrypt DOM Message. So, und dann sucht er halt erst dann den richtigen DOM raus, guckt halt erstmal so in den Leuten, die ich kenne, und dann guckt er halt wahrscheinlich Keybase weit. So, und also, dann fragt er mich, ist das der richtige DOM, der DOM auf Twitter und der DOM im Netz? Und dann macht halt einfach so das, was GPG halt unter der sonst halt auch machen würde, nur halt irgendwie abstrahiert für dich, dass es nicht. Also ich kann, wenn GPG ich dir jetzt irgendwas, irgendein Binary irgendwo hinlegen will, dann kann ich jetzt mit Keybase sagen, so zack, encrypt für dich. Mhm. Dann lege ich es in die Dropbox, weil es mir dann wurscht ist. Und ja, dann hast du es in der Dropbox, dann kannst du wieder mit der Kommandozeile dekrypten und alles ist voll sicher und die Dropbox hat nicht mitgehört. Genau. So. Und das kannst du sowohl auf Kommandozeile als auch im Web machen. Mhm. Und der wesentliche Punkt an der Geschichte ist halt, dass es auch eine API hat. Das heißt, da kann ich mir jetzt auch als Third Party irgendwie als Software oder als anderer Webdienst mit reinhängen und halt einfach Verschlüsselung auf Async anbieten. Wie lang hält denn so ein PGP-Key eigentlich? Weil das war bei S-MIME damals immer so meine Krux, dass so ein Zertifikat, das man sich gebaut hat, so ein Jahr oder anderthalb oder sowas gehalten hat. Und danach lungert es da irgendwie rum, ist nicht mehr aktiv, man kann es nicht mehr aktiv verwenden, man brummt es aber noch, man darf es ja nicht löschen, weil sonst hat man ja den Private Key mit den alten Mails nicht mehr. Also bei Krypto habe ich immer so viel Angst davor, dass ich mir selber den ins Knie schieße und meine Daten nicht mehr im Zugriff habe, dass ich immer dann die Finger in die Ohren stecke und lalala rufe. Ich weiß nicht, was die Default-Werte sind, aber du kannst GPG-Keys von minimal bis maximal irgendwie limitieren. Also ich könnte mir jetzt wirklich einen machen, der jetzt sagt, solange ich lebe, will ich den haben. Baue ich mir ein. Das weiß ich jetzt nicht. Also ich habe schon welche gesehen, die bis 2020 liefen, aber es hat dann auch die Frage, ob man sich so sicher ist, ob man diesen Schlüssel erstens so lange sicher hält und zweitens so lange auch im Zugriff hat mit genug Backups und so. Aber das ist dann die Abwägung an der Stelle. Aber das ist ja ich finde das eher sozial. Dann ist es halt mein alter Schlüssel zu dem Zeitpunkt und fertig. Klar, wenn du was, also wenn der nicht abläuft, dann ist es, obwohl, was heißt das Ablaufen überhaupt? Man kann ihn ja immer noch, also Geht dann die Krypto auch komplett kaputt, wenn das nicht mehr geht? Nee, die Krypto geht nicht kaputt. Aber es hat nicht da mehr. Kann ja trotzdem jemand anders das noch machen. Das ist halt auto-revoked sozusagen. Ja, aber wieso? Nee. Einfach nur falls, weil ich nutze den jetzt bestimmt nicht mehr, weil, I don't know. Verfallsdatum. Ob das so viel Sinn macht. Aber das war damals bei S-MIME echt für mich die Hölle. Ich hatte da 3 so Sorti-Zertifikate, die man da sich umsonst schießen konnte. Und ich habe halt mal eins gelöscht. Und da war halt so wirklich so ein Jahr meiner E-Mails, die ich so verschickt habe, halt nicht mehr im Zugriff. Tja, super. Habe ich toll gemacht. Würde ich jetzt auch nicht mehr machen, aber die Keychain geht auch ab und zu verloren. Und who keychains the keychains oder so? Mhm. One Password. Genau. Auf der Dropbox wieder. Das ist alles. Nun ja, aber wenn es einfacher wird, wir. Ja, also an sich, Keywords momentan wenig Nutzen erstmal so. Aber an sich hehre Ziele, irgendwie asymmetrische Verschlüsselung so ein bisschen einfacher benutzbar zu machen und auch eben in mehr Software reinzubringen durch eine API. Und man kann sich einfach anmelden und fertig, oder ist da so? Man braucht einen Invite. Aber so wie das aussieht, bekommt man Invites, wenn man auf Twitter fragt zum Beispiel. Also es sieht nicht so aus, als wären dann nicht genug da. Okay. Mhm. Jo. Dann gibt es weiteres Neues aus der Tech-Szene, nämlich Amazon baut jetzt auch ein Apple TV. Hä? Ja, heißt Fire TV und ist eine Set-Top-Box, die so aussieht wie ein Apple TV, nur kantiger und kann Games und Video. Okay. Aber auf dem Apple TV hast du keine Games, oder? Nee. Ja. Also noch nicht, aber das kommt ja dann wahrscheinlich, oder? Ja, da hat sich Apple so ein bisschen die Butter vom Brot nehmen lassen, wie man so schon sagt. Von der Uja. Ja. Nee, sorry. Von Amazon. genau, also im Prinzip baut Amazon eine Uja und hat die jetzt vor kurzem angekündigt. Kostet dann $100 und hat irgendwie so ein 1,8 Gigahertz Qualcomm Crate whatever CPU und 2 GB RAM und 8 GB Storage und bla. Und mit Prime hast du ja die ganze Filmbibliothek dann zur Verfügung in Amerika, oder? Hier in Deutschland wahrscheinlich. In Amerika, ja. Hat jemand schon Amazon Prime Filme ausgeliehen eigentlich? Also ich nicht. Nee. Sollen aber angeblich alle deutsch sein, bis auf 2 oder so. So von dem Original. Werden die dann am gleichen Tag schon verschickt? Oh, das weiß ich nicht mehr. Ich habe ja kein DVD-Lesegerät mehr. Was ich so ein bisschen seltsam fand, ist, dass man die Spiele wohl mit Amazon-Coins kauft. Oh, gibt's Amazon-Coins? Mhm. Das wusste ich noch gar nicht. Wie meint man die sowas? Gibt's halt dann, ja. So. Ich denke, die meint man nicht, sondern die tauscht man um. Die doscht man. Genau. Eins zu eins Umweltrechnungsverhältnis, eine Dogecoin. Ja, aber kriegt man dann Amazon-Coins, wenn man Kommentare schreibt? Oh ja. Kram. Oh klar, das eröffnet ganz neue, die Amazon-Mitarbeiter in den Warenhäusern werden dann auch in Amazon-Coins gezahlt. Bist du wahnsinnig, die kriegen doch nichts. Naja, da 3 Amazon-Coins ja. Oder so. Oder einen Gegenwert von einen Drohnenflug. Ja. Einmal im Monat. Ja, was aber ganz spannend ist an dieser Meldung, ist, dass im Zuge dessen auch Amazon jetzt ein eigenes Game-Studio betreibt, nämlich Amazon Game Studios, wie der Name schon sagt. Und da arbeiten doch auch Menschen, die man vorher interessant fand. Ja, ich weiß nicht, ob ich sie jetzt noch so wahnsinnig interessant finde, nachdem sie jetzt irgendwie komisch für Android auf Amazon Fire TV Spiele machen, die wahrscheinlich nie jemand spielen wird. Jetzt teasst du mich. Wen meinst du denn? Das steht in der Agenda und ich kann es gerade nicht sehen. Es ist einerseits die Portal-Designerin Kelly, wie heißt sie gleich wieder? Ich glaube, ich habe es in die Agenda geschrieben. Nicht? Ach je. Du hast hier nur ein YouTube-Video verlinkt. Ach Gottchen. Kelly, ach Gottchen. Dann steht es hier verletzt bei Polygon. Und auf der anderen Seite, was auch. Das ist aber schade. Hat sie eigentlich bei Portal 2 auch die Finger im Spiel gehabt? Ich glaube nicht. Mhm, okay. Lass mich mal kurz, das muss ich jetzt noch nachreichen, das geht ja nicht. So Halbinformation. Wenn dann ganz falsch, aber nicht halb. Da kann ich ja so kein Intermezzo machen. Es gibt ja auch das Amazon-Video-Geschichte, die machen ja Serien, zum Beispiel Fernsehserien. Es gibt Betas, was so eine Silicon Valley Startup verarsche, ernst, irgendwo zwischendrin. So. Mhm. Habe ich letztens mal im Weg gelaufen und dann kam da auch vorne groß so dieses Amazon-Video-Productions. Also es gibt auch genug Videocontent da. Ich habe es gefunden, es ist Kim Swift. Mhm. Die Portal-Designerin und Clint Hocking von Splinter Cell haben sie auch unter Vertrag bei Amazon Game Studios. könnte spannend sein. Wenn es dann nicht jetzt für die komische, naja, mal sehen, was dabei rauskommt. Es gibt natürlich dann auch nochmal einen extra Amazon Fire TV Controller. Und das wären Android-Games? Naja, es ist halt so dieser Fork von Amazon, dieser Android-Amazon-Fork. Ich glaube, es ist nicht mehr wirklich Android, oder? Ist der irgendwann, aber das war doch noch wirklich alte Version von Android. Haben die irgendwann mal nachgezogen? Man weiß, weiß es nicht so genau. Aber das ist wieder proprietär dann auf Android um sowas von vor 2 Jahren. Ich kann mir auf jeden Fall nicht vorstellen, dass die Amazon Game Studios jetzt Cross-Plattform entwickeln. Ich denke, die werden exklusiv sein für Amazon Fire TV. Und dementsprechend. Man kann da dieses Video gucken, das ich verlinkt habe. Da ist, sind so ein, zwei Spiele dabei, die sehen ganz interessant aus. Das ist eine mit den Polygonen, das so ein bisschen in der afrikanischen Savanne gefühlt spielt. Ganz hübsch, ja. Das sieht ganz hübsch aus, aber mal sehen, was daraus wird. Aber brauchen wir schon wieder eine neue Plattform. Ich finde es ganz interessant, dass wir Amazon gar nicht so wahnsinnig auf dem Schirm haben, so kontinuierlich, so wie Google, Facebook und Apple. Mhm. Aber also seit dem Kindle mischen die ja schon auch richtig ernsthaft mit. Ja, ja, und die Devices sind auch ganz schick. Also so das, also der erste Kindle, oh Gott. Also die jetzigen Fires, so, die haben echt einen ziemlich geilen Screen. Also, also für den Zweck als Medien- und Konsumgeschichte könnte ich mir das durchaus vorstellen, wenn mir der Rest wurscht ist. Ja, ja, ja. Ich habe mir auch gedacht, so, noch eine Konsole, wieso noch eine Plattform? Aber wenn das Ding nur ein 100er kostet, dann ja, dann ist es nicht so. Also es sind jetzt keine 300, 400 Euro, die ich für Xbox und PlayStation auf den Tisch legen muss. Aber es hat, also es mittlerweile sind halt irgendwie auch schon 4 oder 5 so Plattformen, die halt nur einen 100er kosten. Aber das ist ja auch irgendwie, also dann gibt es wieder, also Ouya und dieses Nvidia-Ding und. Oh, stimmt, das Nvidia-Ding gibt es ja auch noch. Ja, ja. Dann demnächst Tyson. Das wird alles noch gut Splitter-Ding. Und natürlich die Facebook-Spiele-Plattform, was auch immer das wird. Für ja, stimmt. Für die Rift. Facebook stimmt. VR. Zum Anziehen. VR Facebook. VR Facebook ist. Also, lass dir das mal trademarken. Schnell, schnell. Schnell, schnell. Nun ja, dazu aber jetzt erstmal genug angeteasert. Mal sehen, was bei rumkommt, wie man so schön sagt. Ja, sowas dauert ja auch ein bisschen, Spieleentwicklung. Ja, ja, ja, Spieleentwicklung dauert. Dazu kann man auch sehr schön einen Artikel lesen, den die Programmierer von Threes geschrieben haben. Die haben sich da nämlich so ein bisschen, man würde jetzt unfein sagen, ausgekotzt, weil sie dann doch so ein bisschen verstimmt waren von dem vor allem Presseerfolg, den 2048 so ein bisschen anheimgefallen ist. Ich finde, sie haben es auf eine sehr sympathische sie haben Sache, Weise sich ausgekotzt. Ja, ja, sie haben sich sehr sympathisch ausgekotzt. Sie haben nämlich einerseits das eben kontextualisiert. Die nächste Pick-up-Line. Du hast dich sehr sympathisch ausgekotzt gestern. Ich weiß nicht, okay. Hätte ich jetzt so nicht eingeordnet. Interessant. Nun ja, es ist ein, also das Intro ist sehr schön und sie erklären sehr gut, warum ihnen das so ein bisschen eben schief im Magen sitzt, wie es gelaufen ist mit 2048. Was aber an sich halt das Schöne in Anführungszeichen an dem Blogartikel ist, dass sie irgendwie ein Jahr E-Mail-Verkehr da so ein bisschen eingedampft angehängt haben. Und man kann halt wirklich so von den ersten Anfängen bis zum letzten Design durchscrollen und alle Krisen und alle Neudesigns und alle grafischen und Musikentwürfe irgendwie zumindest viele davon sehen und kriegt so ein Gefühl dafür, wie viel Stress und Arbeit selbst so ein kleines Spiel eigentlich ist. Also was ich zuerst nicht verstanden hatte, die Links da drin, die funktionieren alle. Das heißt, die meisten, du, ja. Du kannst meisten. Sogar Prototypen spielen. Ja. Also alte Prototypen. Und es ist wirklich erstaunlich, wenn man Threes sich ansieht, wie es jetzt ist und auf welchen Irrwegen die da monatelang wandeln und Ideen haben, wo du dir denkst, oh nein, das ergibt doch so überhaupt keinen Sinn. Mhm. Also dieses Spiel zu entwickeln, was am Ende so einfach und polished ist, man werden ja auf die, ich finde es toll, diese Mail-Geschichte, weil man wäre nicht auf die Idee gekommen, dass das so eine Arbeit gewesen ist. Und zwar in designtechnischer Sicht. Ich dachte ja eher, dass sie die Zeit so ins Polishing, wie machen wir das, wie stellen wir es am besten dar, wie kriegen wir die Animationen schön hingesteckt haben. Aber es war ja spieldesigntechnisch auch sehr, sehr lange recht offen, ja, in welche Richtung das geht. Ja. Und das ist halt so das, wo ich dann auch verstehe, dass wenn man sich ärgert über Klone, wenn man nämlich dann irgendwie 8 Monate damit zubringt, irgendwie dieses Spiel zu finden, ja, gar nicht so sehr zu designen, sondern eigentlich eher zu finden, indem du halt irgendwie mal in alle Richtungen suchst und guckst, was funktioniert. Diese 8 Monate spart sich halt jemand, der die Basismechanismen einfach nimmt und leicht verändert. Und dann ist man halt so ein bisschen verstimmt. Was ich dann ein bisschen traurig finde, ist eigentlich eher so diese, dass mal wieder die Geschichte abgeschnitten wird. Also 2048 kennt mittlerweile jeder, aber die Geschichte, das kommt aus Threes heraus, kennt kaum noch jemand. Ja. Und das ist der Punkt, der hat mir noch nie gefallen. Also bei der ganzen Urheberrechtsdebatte und so weiter, da war mir auch wichtig, dass man Ausgleich findet, aber den Punkt, dass man Ursprünge transparent macht und darauf hinweist, hey, das kommt daher, das war mir als Kreativer doch immer sehr wichtig. Ja, das finde ich auch an diesem Artikel über Klone bei Gamasutra so ein bisschen schwierig, dass eben das so ein bisschen nicht so sehr beleuchtet wird. Mhm. Vor allem, was mich halt ein bisschen stört an dieser ganzen Geschichte ist, dass 2048 halt im Wesentlichen deswegen so erfolgreich ist, weil die Presse drüber schreibt und die Presse schreibt drüber, weil es eine interessante Story ist, weil das ist ein 19-Jähriger, der das an einem Wochenende programmiert hat. So. Irgendwie, das ist halt irgendwie, das ist eine coole Story, hey, der hat voll dieses... Da bleibt die Story hängen, total, an der Stelle. Ja. Das ist halt so dieses Genius, das halt irgendwie in zwei, also es ist halt dieses Flappy Bird Prinzip, ja. So, der hat sich da kurz hingesetzt, ein Spiel gemacht und ist voll erfolgreich geworden. Auf der eigenen Webseite schreibt er, er ist inspiriert von 1024 und kannte halt zu dem Punkt wohl gar nicht Threes, wo 1024 ja ein Klon von ist. So, aber so die Presse, also Erfolg hat 2048 halt deswegen, weil es eine Story ist, die sich gut verkauft. Das glaube ich nicht. Ich glaube schon. Das glaube ich nicht. Das 2048 war erfolgreich, bevor die Presse aufgesprungen ist. Das 2048 hat zwei Faktoren, warum es erfolgreich ist. Es ist für alle kostenlos verfügbar. Mhm. Auf allen möglichen Devices. Ja. Im Webbrowser, auf dem Handy im Browser. Ja. Und das zweite ist, es ist einfacher als Threes. Ja. Ich glaube, das ist aber der Punkt, warum es ähnlich erfolgreich und oder ein bisschen mehr erfolgreich ist wie Threes, warum es komplett durch die Decke gegangen ist, als aber dann ja, die Massenmedien drüber geschrieben haben. Ja, natürlich. Also, und das ist die Story. Nee, das Ding ist erfolgreich und man sucht sich dann die Story, die da hinterhängt. Aber wenn da keine Story ist, dann schreibt man auch nicht drüber, glaube ich. Das glaube ich mittlerweile nicht mehr. Also man sucht einfach eine Story. Also so Internetphänomene, die aufpoppen, da sieht man dann, oh, jeder spielt dieses Spiel und dann schaut man halt, was steckt da an Story noch dahinter. Und das, ich finde es ziemlich ärmlich, wenn die Story dann dabei aufhört, dass der das in einem Wochenende, also dass man nicht mal so weit recherchieren kann, das ist schon arm. Ja. Yeah. Dann kann man ja wenigstens auf Know Your Meme gucken oder so. Nee. Know Your Internet. Know Your App. Ja, also es ist immer dankbar, wenn es irgendein Phänomen gibt und dann sucht man deine Story dazu. Ja, aber ich glaube viele, also es gibt auch Phänomene, wo es keine Story zu gibt, die da auch nicht beschrieben werden. Also Bouncy Red Ball Spikes war auch irgendwie wochenlang auf Platz 1 und Platz 2 hat auch niemand drüber geschrieben. Red Ball Spikes? Ich hab oder Flying Beaver HD. Ja, ja, aber das war auch keine Story wert. Da ist auch meine Timeline nicht voll gewesen damit. Bei dem Quiz, wie heißt es? Quizduell. Quizduell war das so und da haben die auch drüber geschrieben. Die haben ein Interview mit dem Typen gemacht. Hm. Ob das eine interessante Story war, weiß ich nicht. Ich habe den Artikel nicht gelesen. Aber also ich glaube, es geht schon darum, dass die Leute drüber reden. Bevor Journalisten drauf ein. Ja. Und wenn es eine gute Story gibt, na, dann schreiben natürlich noch mehr drüber. Ja, das ist schon klar. Das ist der Punkt, ja. Aber dass die Story interessant ist, dass es durch die Decke geht und es eigentlich ein anderes Spiel gibt, was ja. dahinter stand, das ist ja auch eine interessante Story. Aber naja, aber dann ist er halt weniger Genius. Also es ist ja, gerade, ja. Also da muss ich Martin schon zustimmen, dieser Narrativ von, ich habe das mal an einem Wochenende gemacht, der geht halt ein bisschen kaputt, wenn der, also wenn ja. das, also, wenn ich jetzt eher an der Story interessiert bin, so eine Story wie zu verkaufen. Wie viele, das habe ich an einem Wochenende gemacht, Stories kann man eigentlich erzählen, das kann man wahrscheinlich noch in 2000 Jahren ja. erzählen. Genau, und da muss man ein bisschen die Realität ja. verdrehen dazu, damit die funktionieren, eigentlich bei fast allen. Und das juckt aber keinen. Ja, die Realität verdrehen. Ja, das mache ich Gute auch. Überleitung. Ja, ja, perfekt. es gab da so Pläne, man muss vorne anfangen. Ursprünglich gab es Pläne, einen Game Jam dokumentarisch zu begleiten mit einer Kamera. So. Coole Idee. Diese Pläne kamen von Polaris, was ein Unterstudio von Maker ist. Über Maker hatten wir letzte Woche schon gesprochen. Das ist dieses große YouTube-Studio, das von Disney gekauft worden ist mittlerweile. Die hatten eben so diese Idee, lass uns mal einen Game Jam dokumentieren und das so ein bisschen so der Entwicklung dem YouTube-Publikum näher bringen und irgendwie das demystifizieren und so. Also es waren alles hehre Ziele, glaube ich, ursprünglich. Ja, und wenn man sich so ansieht, was für Dokumentationen in letzter Zeit da waren mit Double Fine, Indie Game The Movie und so. Super Game Jam. Wirkt es natürlich zuerst nach, ja super, klasse, mach immer. Genau. Und dann ist man da so ein bisschen in die Sponsorenhölle abgestürzt, wie es scheint. Sie hatten dann nämlich Sponsorenverträge unter anderem mit Mountain Dew. Und, das ist mir kein Begriff war und das ist das Ärgerliche dran, dass ich deswegen Mountain Dew kennengelernt habe. Echt? Ja. Du hast nicht den Code Monkey Song gehört. Das ist sogar im Code Monkey. Ne. Code Monkey Lives. Nein. In Mountain Dew. Egal. Das ist ein gelbes Getränk. Grün. Softgetränk von Pepsi. Ja, es gibt das in den Geschmacksrichtungen Rot und Gelb-Grün. Mhm. Und ja. Also du als Red Bull-Trinker würdest das vermutlich gar nicht so schlecht finden. Das ist so ein blödes Gerücht. ich habe tausende Energy Drinks probiert, keiner hat mir geschmeckt. Red Bull ist tatsächlich der einzige. Ich mag nicht mal Red Bull zuckerfrei. Kann ich nicht trinken und Red Bull Light auch nicht. Mountain Dew ist halt so ein bisschen, also gerade in Amerika, gebrandet auf Gamer. So, irgendwie. Das habe ich dann auch erfahren. Es gibt da dieses Gamer-Fuel, was da irgendwie so, hey, ich mache jetzt irgendwie 12 Stunden Counter-Strike-Session und dann ernähre ich mich nur von Mountain Dew Gamer-Fuel und bla und so. Oh also das ist so die eine der Marketing- Pfade von Mountain Dew gewesen. Na egal, auf jeden Fall, diese Game Jam Doku ist jetzt eben gesponsert von Mountain Dew und irgendwie ein paar anderen und hatte dann einen Consultant von Mountain Dew mit an Bord, ja, der so ein bisschen geguckt hat, dass alles nach dem Rechten läuft und alle Mountain Dew trinken vor der Kamera. Der hatte dann irgendwie so ein bisschen wohl ein Händchen darin, dass diese ganze Sache gekippt ist in so ein Doku-Soap-Format. So, okay. Da wurde dann plötzlich irgendwie, da gab es dann nicht nur die Entwickler, sondern auch irgendwie YouTube-Stars, die dann irgendwie Let's Plays gemacht haben, während die Entwickler was entwickelt haben. Und also ich habe nicht so ganz verstanden, und dann, ja, was also es waren das Prinzip Teams, gewesen wäre. Die gegeneinander Minispielchen gemacht haben. Ja. Also das Spielentwickeln war dann nur noch so ein Mini-Support von dem Ganzen. Dann haben sie, ja, es gab eine Jury, die das bewerten musste und er hat versucht, irgendwie ein Drama in Anführungszeichen. Genau, und es gab tolle Preise wie Mountain Dew. Genau, stimmt. Einer der Hauptpreise war irgendwie ein Jahresvorrat an Mountain Dew. Lebenslang, umso besser. Nun ja, aber das Ganze ging also so ein bisschen auf eine Schräge nach unten. Und der Punkt, der es dann endgültig zum Platzen gebracht hat, war dann, als dieser Consultant angefangen hat, Drama zu stiften im Sinne von, er wollte unbedingt die Entwickler gegeneinander ausspielen, vor allem was halt Geschlechterrollen angeht, hat dann irgendwie den Teams, die Frauen oder weibliche Entwickler mit an Bord hatten, gefragt, so ist das ein Nachteil, dass ihr eine weibliche Entwicklerin irgendwie an Bord habt oder ist das ein Vorteil irgendwie, wenn ihr hier eine hübsche Programmiererin mit bei habt, so und auf die Art und Weise hat er halt versucht, da so irgendwie ja, ganz ekelhaft. Und da bin ich sehr stolz auf die Entwickler. Ich auch. Und da, also eigentlich finde ich die Geschichte insgesamt total toll, weil wie weit wir da gekommen sind. Ja. Die haben mich gesagt, darauf haben wir keinen Bock, wir gehen. Ja. Ja. Und diese ganze Produktion, die irgendwie für 400.000 Dollar budgetiert ist, ist halt so gegen die Wand gefahren. Ja, was man aber noch vielleicht erzählen sollte, das war nicht das Einzige, sondern es fing schon im Vorfeld an mit den Verträgen, die sie unterschreiben sollten. Da waren dann so Klauseln drin wie, ja, nach der Produktion der Sendung müsst ihr auf eigene Kosten zu Promotion-Events fahren, wenn ihr, weiß nicht, weniger als 200 Meilen. Weniger 200 Meilen dran seid, ja. Dran seid, ihr dürft in der Zeit keine Konkurrenz, kein YouTube-Video aufnehmen oder so. Und am krassesten war, ihr, wenn wir was filmen und euch dabei falsch darstellen, aus dramaturgischen Gründen, dann gebt ihr euer Okay auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Und weitergezogen hat sich das halt dann in der Veranstaltung, dass dieses Aufstacheln, das ging nicht los bei dem Frauen gegen Männer, sondern das fand halt quasi dann seine Spitze drin. Und davor gab es auch schon, also so ein Punkt, den ich so als bemerkenswert fand, war Zoe Quinn, die Depression Quest gemacht hat, was so ein browserbasiertes Text-Adventure, das Depressionen thematisiert ist. Mhm. Und ein anderer Entwickler der in ihrem Team war, ich weiß es leider nicht mehr, aber der Journalist, der Games-Journalist, der einen sehr guten Artikel drüber geschrieben hat, hat gemeint, bei den zwei hatte ich das Gefühl, da könnte es krachen. Und ich glaube, das war dieser Jontron, der ist gar nicht Entwickler, sondern ist YouTuber. Jontron, genau. Und es hat gekracht, aber bemerkenswerterweise nicht so, dass die dann sich gezofft haben, sondern es gab schlechte Stimmung und dann hat Zoe Quinn gesagt, komm mal mit raus, wir bereden das. Irgendwie passt hier was nicht. Und dann standen die draußen und haben sich halt unterhalten und versucht, das auszuschnapseln. Und dann kam der Mountain Dew Consultant mit Kamerateam um die Ecke und hat versucht, die aufeinander zu hetzen und versucht aufzustacheln. Also so das, was man von einer amerikanischen Fernsehproduktionsmaschinerie erwarten würde, die so ein Hell's Kitchen und Masterchef und so, wir filmen alle einzeln, wie sie sich gegenseitig hinter dem Rücken der anderen dissen. Was man von denen erwarten würde. Ja. Ja, ja, ja. Und also ich kann da nur unterstreichen, was Marcel sagt. Ich finde das gut, dass als dann Zoe Quinn gesagt hat, mir wird es hier zu bunt, ich gehe jetzt, dass alle anderen auch gesagt haben, okay, dann hören wir auch auf. Weil das ist wirklich, das geht hier nicht. Und dass die Szene an der Stelle so weit ist, irgendwie dann zu sagen, da ist mir jetzt auch egal, was ich unterschrieben habe oder was ich nie unterschrieben habe, je nachdem. Und was mir das jetzt persönlich bringen würde, ist es jetzt einfach wichtiger, dass hier irgendwie es keinen Stress gibt unter uns. Ja. Also es gibt ja über fast alles Reality-Shows mittlerweile, dass dann fast weiß nicht, ob ich das als Branche beschreiben kann, aber fast eine Branche sich dem verweigert, in diese Maschine zu gehen, das finde ich toll. Aber klar, wer für sich entscheidet, Indie-Entwickler zu sein, der hat ja diese Entscheidungen eigentlich schon getroffen. Ja. Will er sich in solche Maschinerien begeben oder nicht? Es ist auf jeden Fall ein sehr toller Artikel, den man dazu lesen kann. Es gibt dann noch, nehmt euch mal ein Wochenende Zeit, genau. Dann könnt ihr den Threes-Artikel und den Game Jam-Artikel anlesen. Ja, und gerade über Game Jam, also Game Underscore Jam, wie es ja dann gebrandet war, gibt es nicht nur den tollen Indie-Static-Tick-Artikel, sondern auch noch Artikel von den Teilnehmenden, die auch alle sehr interessant sind. Da kann man sich in ein Hasenloch reinklicken, um Rabbit Hole mal ganz schlimm zu ersetzen. Jedenfalls mit einem total katastrophalen Ende für die Veranstalter, aber die Geschichte von dieser Art, von diesem Umfeld mit dem besten Ausgang bis jetzt, finde ich. Ja. Weil ja. die Entwickler, die Indie-Entwickler einfach zusammen gesagt haben, so nicht. Das ist mal gut gelaufen, abwechslungsweise. Gut, an dieser Stelle kommt dann der Konsum. Wenn ihr nämlich nicht eure ganze Freizeit jetzt damit verbringt, diese Blogartikel zu lesen, die wir verlinken, dann haben wir jetzt Kram für euch, mit denen ihr einerseits eure Freizeit organisieren könnt und andererseits eure Freizeit verschwenden. Wir fangen an mit Organisieren. Organisieren, ja, ich habe mal ein Produktivitätstool ausgewählt. Aber eins, das man eigentlich schon kennt, aber jetzt neu fürs iPad gibt, nämlich Fantastical. Hat jetzt auch eine iPad-Version bekommen. Und wer Fantastical nicht kennt, ist im Endeffekt eine Ansicht auf den Kalender, die ein bisschen mehr Sinn macht in meinem Kopf, zumindest als die Apple-eigene. Also im Wesentlichen ist es eine ziemlich schöne Ansicht als lange Liste von anstehenden Events, so die so passiert, und man hat die Woche so ein bisschen im Blick als eine scrollbare Leiste, und man kann auch so die Monatsansicht auch noch mit reinnehmen, aber es ist für meine Begriffe einfach so wie ich schon immer Kalender benutzt habe, wenn ich sie benutze. Ich benutze wenig, aber ich bin froh, dass es jetzt auch fürs iPad gibt, und es ist jetzt nicht jetzt das Beste seit geschnitten Brot, aber es ist auf alle Fälle eine sinnvolle Produktivitäts-App, wenn du mit Terminen was machst, weil du einfach viel schneller Überblick hast. Also ich habe sowohl auf dem iPhone, gucke ich eigentlich nahezu nur in Fantastical und nicht in den normalen Kalender. Auf dem Desktop habe ich es mir ein bisschen abgewohnt wieder. Da war ja eigentlich so der Clou von Fantastical die Spracheingabe, dass man wirklich sagt, okay, morgen Mittagessen oder sowas, und dann ist automatisch auch die natürlicher Zeit Text, nicht Sprache. Ja, genau. Also, mit Siri geht es jetzt, also mit kannst du auch diktieren, wenn du magst, aber ja, es ist einfach, dass man natürlich einen Text eingibt, was ja auf dem Desktop in Kalender auch drin ist schon inzwischen. Ja, haben sie dann auch eingebaut, aber halt auch einiges schlechter, weil Fantastical auf dem Desktop hat halt so diese, ich zeig dir an, was ich jetzt erkennen würde, Geschichte relativ cool gemacht, dass du dann auch so ein bisschen justieren kannst noch. Ja. Genau. So, einfach eine nette Kalenderansicht, macht Sinn, kann ich empfehlen. Und diese natürliche Spracherkennung, die ist in Kombination mit dem ins iPhone reindiktieren einfach toll, und die haben sich auch viel Arbeit gemacht, Deutsch zu unterstützen, also deutsche Formulierungen und Feiertage, und dass in Deutschland der Weihnachten der 24. ist, haben sie sich viel Arbeit gemacht, und das ist cool. Gut, gut. Schön, schön. Dann kommen wir zu den Spielen. Fangen wir an mit Clark. Ja, ich hatte das Vergnügen, letztes Jahr auf der Maze das Spiel Clark mal anzuspielen. Von den Entwicklern Golden Tricycle. Und dann habe ich auch gefragt, wann kommt es raus? Und ich glaube, weiß ich nicht, das Datum war dann 1. Juni oder so. Und dann habe ich mir eine Erinnerung gemacht auf meinem iPhone, dass die mich dann nochmal anpiept. Und dann war der 1. Juni, da war es natürlich noch nicht erschienen. Kam dann erst für Ouya, und jetzt ist es da. Ich weiß nicht genau, wann es erschienen ist. Clark. Clark, man ist ein kleiner Roboter. Das ist eine 3D-isometrische Darstellung. Ja. Also keine echte Isometrie, aber ich weiß nicht, wie kann man das beschreiben? Also im Grunde, tja. Ja doch, isometrisch, aber halt volle 3D-Modelle. Ja, volle 3D. Ja. Ich finde sehr, sehr schön texturiert. Man ist ein kleiner Roboter, der durch so ein Labyrinth gehen muss, Kisten verschieben. Die Puzzles sind jetzt nicht wahnsinnig aufregend neu oder so. Aber das macht schon viel Spaß. Hat so ein bisschen cel-shading Look. Ja, cel-shading Look. Wie das Ding muss, wie hieß denn dieses mit Flapjack und so, diese Ego-Shooter Open World Game, so vom Style her? Borderlands. Genau, so Borderlands-Style, ja, finde ich von der Optik her halt, aber auch stimmt, Roboter. Stimmt. Ein bisschen mehr. Die Steuerung ist mit D-Pad. Du hast zwei Knöpfe sozusagen, rechts mit kann man sich mit einem Swipe drehen, das funktioniert super. Solange man geradeaus geht, funktioniert auch das D-Pad links super, da kannst du einfach drücken. Leider gibt es ein paar Action-Sequenzen und so, da merkt man, es ist halt doch eher auf Controller ausgelegt, wenn ich dann zur Seite gehen muss und dann beim D-Pad kein haptisches Feedback habe, dann vertue ich mich halt mal, und es gibt nichts Ärgerliches als so eine Timing-Sequenz deswegen zu verlieren, weil du auf dem D-Pad auf die falschen Knöpfe gedrückt hast. Mhm. Jetzt habe ich ganz vergessen, Dom, dich zu fragen, ob das mit Controller funktioniert. Ja, habe ich vorher ausprobiert, habe ein bisschen reingespielt, funktioniert mit dem Controller relativ gut. Was ein bisschen gaga ist, dass das D-Pad auf dem Controller nicht funktioniert, sondern nur der Analogstick. Ich weiß nicht, wie es auf einem Ansteck-Controller geht. Ich habe ja nur den SteelSeries Bluetooth. Also an sich steuert sich's gut mit Controller, ja, hat mir gefallen. Also hab mir auch gedacht, so okay, gut, dass ich einen Controller habe, weil gerade diese Mischung aus, du drehst mit dem rechten Stick und du gehst mit dem linken Stick dann mehr so strafe-mäßig innerhalb der Orientierung, die du hast. Da stelle ich mir das auf dem wirklich aus der Touch-Bedienung eher ein bisschen anstrengend vor. Ein Kritikpunkt beim Controller an der Stelle ist, oh mein Gott, sie haben halt, einerseits blenden sie den Ouya-Controller ein, so, anstatt jetzt irgendwas anderes. Dann haben sie auch die Tastenbeschriftungen noch so, wie sie halt beim Ouya-Controller sind. Das heißt, es steht da oben so ein Y, dieses Ouya-Y, was interessanterweise nicht das Y ist von dem Controller wiederum, sondern das ist dieser Pause-Button, was auch richtig ist an der einen Stelle. Aber der Pause-Button auf dem Controller, der eigentlich nur für Pause gut sein soll, ist auch der Auswahl-Button im Menüs. Und der Pfeil nach oben auf dem D-Pad ist dann auch der Pause-Button im Spiel nochmal. Und da ist so ein bisschen die Problematik, vor dem ich eigentlich Angst hatte, dass dadurch, dass die ganze Game-Geschichte bei Apple so unter ferner liefen, ist da keiner drauf guckt, keiner kontrolliert. Und jetzt haben wir einen einheitlichen Controller und die Apps funktionieren alle irgendwie anders und kacke damit. Man sollte denken, das wäre sowas, was App Store Reviews überprüfen könnten. Genau, bei der Hardware-mäßig haben sie halt wirklich so jetzt gesagt, okay, der muss genau so aussehen, dieser Controller, ja. Und jetzt, was die Leute damit machen, also ob sie es unterstützen oder nicht und wie, ist dann auch wieder egal. Okay, ich habe jetzt eine Vermutung. Es könnte ja sein, dass der Controller-Support aus Versehen drin gelandet ist. Weil der halt sicherlich eine Unity-App. Und Unity unterstützt es halt jetzt seit kurzem und vielleicht ist es halt einfach drin, der Code. Und deswegen geht's halt. Aber ist gar nicht gedacht gewesen für iPhone. Also es ist jetzt nur eine Vermutung, ich habe mich mit dem Controller-Code nie auseinandergesetzt. Wäre lustig, könnte natürlich, weil Ouya, also das würde erklären, warum alles Ouya ist und alles so komisch belegt ist. Also wenn, also gerade. Ja. Aber vielleicht haben sie gar nicht daran gedacht, dass es hier Controller gibt. Also man kann spielen, aber die Belegung ist echt, also dass man wirklich den Pause-Knopf drücken muss im Menü außen, um irgendwas zu starten, weil ich habe dann gesehen, ich habe eine Selektion, ja, aber die Selektion konnte ich auch mit dem D-Pad nicht verschieben, sondern nur mit dem Analog-Pad. So, das war auch so, ich weiß nicht, da habe ich Pause gedrückt, um halt so überhaupt irgendwie zu reagieren. Die Leuchte geht auch nicht an, das ist auch sowas. Ich habe mal die API selber benutzt, du kannst die Leuchte ziemlich easy anmachen, du musst sie aber als App anmachen. Ja, das ist nicht so, dass du automatisch, wenn du nur einen Controller hast, dann die Leuchte 1 kriegst, wenn du den auch irgendwie ausliest, sondern du musst selber sagen, wer Spieler 1 ist. Ja. Auch wenn es nur einen gibt, sonst leuchtet das Ding nicht und du hast überhaupt kein Feedback und so. Also da gibt es wahnsinnig viel, was schieflaufen kann und es ist nicht so schlimm wie bei Game Center, aber schlimm genug. Abschließend zum Spiel, mir hat es bis jetzt gefallen. Die Rätsel werden jetzt auch langsam ein bisschen anspruchsvoller. Ich hoffe, sie sind nicht so timinglastig wenn es dann weitergeht. Wie viel von diesen Timing-Dingern hast du denn gemacht? Also ich habe, glaube ich, so eine Dreiviertelstunde oder so gespielt vorher und da gibt's halt so diese mit den Lasern und was zwischen da rein. Da gibt's halt so ein paar von den Timing-Geschichten. Das fand ich dann schon fast ein bisschen nervig, weil die Rätsel selber super easy sind. Also es ist nicht so, ich habe jetzt ganz wenig Brainfuck gehabt im Sinne vom Rätsel lösen und viel so ablaufen und machen. Ich hatte jetzt als letztes so ein Rätsel, da dachte ich, das wäre Timing. Wenn man das sich aber geschickt hinbaut, dann kann man das ganz entspannt machen. Das fand ich dann ganz süß. Also ich glaube, weiß ich nicht. Ich kann es jetzt noch nicht beurteilen. Mir hat Spaß gemacht. Also von der Production Value ist es auf alle Fälle großartig. Also es ist wirklich, also in der Größenordnung von Badlands, von der Grafik, eigentlich sogar ein bisschen besser, finde ich. Das würde ich halt nicht sagen, aber es ist sehr schön von der Grafik. Ich habe es auf meinem Retina iPad gespielt. Ich war sehr begeistert. Und ja, nun ja. Die ist schon schön, sehr stimmungsvoll, die Grafik. Das kann man nicht anders. Uneins sind die Experten definitiv nicht beim nächsten Titel. Ich glaube, außer mir finden den hier alle toll. Und ich finde ihn wahrscheinlich auch toll. Ich habe nur irgendwie bisher keinen Bezug dazu. Es geht um FTL. Geht mir genauso, Martin. Ich habe das noch nicht gespielt. Ich habe es auf meinem Rechner, habe ich es im Humble Bundle geholt. Und habe nicht reingeguckt, weil ich nicht genug Zeit am Stück hatte. Und jetzt gibt's das für iPad. Und es gibt die Advanced Edition. Genau, also das, im iPad auch ist gleich die Advanced Edition drin. Also es ist so Feature Parity, glaube ich, so zwischen iPad und Desktop. Bei Desktop gibt es umsonst ein bisschen obendrauf. Und ich glaube, du hast das sogar länger gespielt als ich, Tobi. Leg doch mal los. Also naja, FDL hat mich einfach, als es auf dem Desktop rausgekommen ist, ich habe es auch im Humble Bundle gekauft, sofort angefixt, weil zwei meiner Lieblingsspiele waren einfach Elite und NetHack. Und es ist ein Weltraum Erforschungs-Roguelike. Und das, es ist einfach super gut gemacht. Und die Kombination aus so algorithmisch generierten Levels, durch die du dich durchwarpst, und ganz, ganz vielen super gut gemachten Mini-Story-Elementen funktioniert einfach toll. Hm. Ja, finde ich auch. Und ich finde auch so, das ist halt so, es ist ja halt komplett rund. Das ist dieses, also die Länge von einem Durchlauf ist relativ lang, aber gut lang. Also man bleibt so dran. Die Welt, die Länge einer einzelnen, also man muss ja zwischen verschiedenen Sektoren hüpfen und dann innerhalb des Sektors oder wie auch immer es nennen willst, so mal einen Sektor spielen und dann, wenn man im nächsten kommt, mal abstellen. Das ist so ein schöner Schnitt, wo man mal ein bisschen Päuschen machen kann. Die Kämpfe sind irgendwie einfach. Die Waffen, die man haben kann und wie man dann Micromanagement betreiben kann, da drin ist die Menge an so Real-Time-Strategy, also gefühlten Real-Time-Strategy mit Pause-Knopf, es ist so eine Mischung, die ist halt einfach, es ist alles so auf dem Punkt bei diesem fucking Game. Das war eben so schlimm, dass danach irgendwie Star Command rauskam und das so eine Katastrophe war, weil FTL war halt so, und jetzt ist es auf dem iPad und ich habe Angst vor meiner Zeit, weil ich habe gestern, ich war schon extrem müde, aber ich musste dann doch ein bisschen anspielen. Könnt ihr mir als total, ich habe nämlich immer noch nicht ganz verstanden, was ich jetzt eigentlich bei FTL mache. So, also was passiert da, was muss ich tun? Ist es mehr so Ressourcenmanagement? Also du hast da dieses Raumschiff und du musst da irgendwie, was musst du da eigentlich? Also die Story ist, du fliehst vor der Allianz, Rebellion? Ich glaube vor den Rebellen, zumindest vor den Rebellen. Man schießt die zumindest auch immer ab, oder? Oder nee, vor der Allianz? Fuck. Sorry. It's one and the same. Du fliehst vor der Rebellenallianz und du musst rechtzeitig zu deiner Homeworld finden, um die zu warnen. Deswegen fängst du mit ganz wenig Ressourcen an. Also du bist so schnell ein Schiff geschnappt, aufgebrochen mit zwei Crewmitgliedern. Und musst jetzt von Stern zu Stern hüpfen, um da durchzufinden und unterwegs deine Ressourcen aufbessern, indem du Encounters bestehst. Du triffst gegnerische Schiffe, du triffst Piraten, du triffst freundliche Schiffe, du triffst Leute, die Zeug verkaufen und kannst dein Schiff halt aufrüsten, kannst neue Crewmitglieder bekommen und musst so dich da Richtung Endlevel. Genau, und Endlevel ist halt so ein großer Kampf gegen das Bossschiff da von den Dollar-Allianz-Rebellen. Und zwischendurch, also eigentlich das Spiel selber besteht darin, du hast so eine Map mit so Planeten, die sind so ein bisschen random verteilt, ein paar erreichst du mit so einem kleinen Sprung, ein paar nicht. Es gibt irgendwo einen Exit, da musst du halt hin und von links kommt halt immer so deine Verfolgergeschichte und mit jedem Sprung kommt die so ein bisschen näher. Du kannst praktisch innerhalb dieser Sektoren dann immer überlegen, gucke ich noch ein bisschen länger rum oder gehe ich schneller ins Exit, und da sind halt Mini-Quests, die auch dann wieder teilweise über mehrere Planeten hinweg gehen. Aber im Wesentlichen ist es, du springst ein so ein Ding an, dann kommt entweder ein Event oder nicht, und der Event kann halt sein ein Kampf oder irgendein Story-Element, ja, es kann auch ein Heimatplanet von irgendeiner dieser Rassen sein, die auch alle ganz schön sind, und dann wickelst du den ab und dann kannst du in diesem Sektor so lange verbleiben, wie du willst. Das ist, ab und zu hast du auch einen Asteroidensturm, da willst du da gar nicht bleiben, aber ansonsten kannst du dich ja so ein bisschen ausruhen und so ein bisschen per RTS dein Schiff reparieren oder was auch immer machen, und dann klickst du dich so durch. So. Und ja. Und die zweite Komponente davon sind die Kämpfe, und die haben einfach eine tolle Mechanik, weil du den Floorplan von deinem Schiff siehst, auf dem du deine Leute hin und her schicken kannst, verschiedene Stationen besetzen, dann lässt du einen zu den Schilden gehen, weil dann die Schilde besser halten, einen ins Cockpit, weil dann das Schiff besser ausweichen kann, und du hast einen Pause-Knopf. Das heißt, du drückst Pause, gibst deine ganzen Befehle, Laser aufladen, zielen auf den gegnerischen Schildgenerator, der läuft nach links zur Sauerstoffversorgung und löscht da das Feuer, das ausgebrochen ist, und dann drückst du wieder auf Play und dann läuft das Ganze alles ab. Das heißt, du hast du kommst nicht in diese Hektik, wo du dich verklicken könntest und wo dann das Interface auch wahrscheinlich zu fummelig wäre, sondern du kannst Pause machen und dann in Ruhe das alles, alle Befehle geben. Hm. Und das sorgt einfach dafür, dass die Kämpfe, dass das total gut funktioniert. Das ist auch die Geschichte, die auf dem iPad super funktioniert, weil auf dem iPad haben sie halt, also auf dem Mac oder auf dem PC ist es so, du kannst Sachen in Echtzeit angeben, dann läuft die Zeit einfach weiter. Also die Pause ist eine bewusste Entscheidung, die du treffen kannst, aber nicht musst. Mhm. Und auf dem iPad, dadurch, dass alles so ein bisschen fummeliger ist, haben sie es so gemacht, dass immer, wenn du einen Befehl gibst, so automatisch Pause ist. Ja, ah. Das heißt, wenn du halt irgendwie in Hektik bist und halt schon, zumindest schon mal das, mit dem du was machen willst, antappst, dann macht er schon Autopause und dann ist diese Fummeligkeit auch ein bisschen raus. Und auch insgesamt haben sie es wahnsinnig gut hinbekommen, die Raumschiffe ein bisschen zu zoomen und das Interface hier wirklich so darzustellen, dass obwohl eigentlich zu fummelig wäre für den Screen, es super funktioniert. Weil ich hatte echt Angst, weil es auf dem MacBook war so gerade genug Platz gefühlt. Hm. Und jetzt ist es, und mit dem Trackpad spielt es sich ein bisschen nervig, weil halt so du rechte Maustaste und so Action war schon wichtig. Hm. Und jetzt hab ich aber auf dem iPad alles so in Fingerreichweite und echt gut gemacht. Es ist grandios. Kaufen, jetzt. Ja, für $10 im App Store lohnt sich, habe ich mir sagen lassen. Ich werde das dann auch mal ausprobieren, glaube ich. Das muss ja was dran sein. Wenn ich mal Zeit habe, TM. Vorher muss ich allerdings Monument Valley fertig spielen. Ja, ich hatte schon mal von Monument Valley erzählt, weil ich da mich in die Beta reingeschlichen habe. Geschlichen. Ja, weiß ich nicht. Irgendwann, das war, glaube ich, noch kalt. Ziemlich kalt. Mhm. Ich kann mich daran erinnern, dass auch hier davon erzählt dann. So. Ja. Genau, und habe ein bisschen davon erzählt. Monument Valley ist dieses super hübsche Spiel, das auf dieser Escher-Idee aufbaut. Mhm. Aber ich finde, auf eine sehr coole Art und Weise. Also du hast quasi ein Gebäude oder ein Level, das auch so isometrisch angezeigt wird. Und die Aufgabe ist es, irgendwie von A nach B zu laufen. Und du kannst da irgendwie Dinge manipulieren und seltsame Escher-Treppen und Zyklen genau. Da reinbauen durch die genau. Manipulation, die es dir dann ermöglichen, irgendwo hinzulaufen. Das Spiel hat so seine Phase-2-Momente und seine Journey-Momente, also wo man ganz klar merkt... Also Phase... Phase 2 und Journey 2 Momente. Ja, das war jetzt ein Deutscher. Wer hat eigentlich Phase 2 in die Agenda reingeschrieben? Ja, ich war so beschäftigt mit den anderen Sachen, über die wir noch reden, und dann habe ich einfach getippt. Ja, also ich wollte nur meinen Beileid aussprechen, weil ich hatte diesen Schmerz auch kurz im Herz. Ja. April's Fool's Joke. Ja. Ja, aber es ist sehr stimmungsvoll. Die Grafik ist der Hammer und die Animationen machen viel Spaß und es gibt in den Levels immer was zu entdecken. Es hat sich noch viel getan seit der Beta, also andere Levels, Feintuning, Musik gibt es jetzt endlich auch. Also gerade Sounddesign finde ich sehr gut daran. Also ich habe es ein bisschen gespielt und so diese zusätzliche Dimension, die Sound da nochmal reinbringt, wenn du irgendwie darum manipulierst an diesen Gebäuden und jede Drehung des Schalters oder des Rads dann irgendwie eine andere Seite auf dem Instrument macht. Pilgrim Online. Es ist nicht ganz meine Soundpalette, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist mir ein bisschen zu... Es hat so Zen-mäßig. Ja, es hat so ein Japanophil. Ja, finde ich gut. Genau, das ist nicht so meins. So Koto oder so. Und so. Ja, aber es, eigentlich ist diese App ein schönes Lessons Learned aus was hat im Indie-Bereich gut funktioniert, ohne irgendwie sich als Kopie anzufühlen. Ja, also selbst Echo Chrome, wo ja irgendwie so diese Idee von ich laufe durch eine unmögliche Landschaft, Escher-Style, irgendwie so ursprünglich herkommt. Zumindest war es das Erste, das mir so begegnet ist. Mhm. Fühlt sich jetzt gar nicht so sehr als Vorbild an oder als kopiert an, sondern es ist einfach nur so, es ist ein ähnliches Prinzip, aber durchaus sehr eigenständig umgesetzt. Ich finde, die Ästhetik liegt mir viel besser als die von Echo Chrome. Echo Chrome war irgendwie auf den Videos geil und dann im Spiel selber war es irgendwie hauptsächlich nervig, fand ich. Und die Ästhetik ist super. Es ist irgendwie so wie ich mir Tengami vorgestellt hätte. So, also, weil bei Tengami ist die Ästhetik mir ein bisschen zu schlecht geworden und das Spiel sucht man auch. Und es ist jetzt, Monument Valley ist vom Spiel her, also man hat auch keine Herausforderung, aber man macht's gerne. So, es ist so, es sind auch ein paar Spielelemente, die dazukommen, aber es ist eher so wie dieses Mini-Putt-Golf-Dingsbums, dieses eine Flash-Game, wo halt irgendwie sich die Landschaft dann wieder verändert und man halt überall durchklickt. Man erlebt es und es ist schön, aber es ist jetzt keine Herausforderung. Also es ist kein Wonderput, genau. Ja, es ist leicht, es ist ziemlich langatmig, finde ich auch. Also manchmal geht man schon lange Wege und die Levels und die Dialogsequenzen, die lassen sich alle ein bisschen bitten. Aber es ist einfach dieser Moment, wenn du ein Element um 90 Grad drehst und dann sieht es halt Escher-esque perspektivisch so aus, als ob sich das mit was anderem verbunden hätte. Und dann kannst du da drüber gehen. So wie diese Trickbilder, wo dann ein Würfel plötzlich zu einem Hohlkörper wird. Mhm. Und dieser Effekt, der in meinem Kopf passiert, der ist so großartig. Marcel hat es mir vorhin gezeigt und ich habe ein paar Mal laut gelacht und in die Hände geklatscht vor Freude, weil das so dieses, du hast ein Puzzle gelöst und bekommst im Lösen so quasi als Belohnung noch diesen Effekt im Kopf mit. Ja. Das ist das Tolle an dem Spiel. Ich habe Echo Chrome nie gespielt, aber das sieht schon so aus, als wäre es da sehr ähnlich von der Interaktion, oder? Ja, genau. Ja, wie gesagt, also es ist so ein Versatzstück des Mountain Valley aus ganz vielen Sachen. Deswegen fühlt es sich nicht nach einer bestimmten Monument Valley, nicht nach einer bestimmten Sache an. Was mir noch aufgefallen ist, was ich ein bisschen schade finde, ist, zwischen den Levels kommst du auf so einen Screen, da steht nur Monument Valley. Und dann denkst du dir, jetzt ist die App abgestürzt oder was weiß ich, ist jetzt zu Ende. Ja. Und dann fährt es runter und dann kommt die Levelauswahl. Und das dauert alles sehr lang. Defizite, definitiv, ja. Was mich daran so stört, ist, dass es mich voll rausreißt. Und eigentlich ist es so schön immersive mit Geschichte auch. Also auch mit den Levels dazwischen. Also das ist ja, also das kommt dieses Ding, dann kommt dieser Hauptscreen, das ist so ein drehendes Gebäude ist. Fässig drehendes Gebäude, das dann ganz langsam erstmal so eine Tür aufmacht, wo man dann wieder reintappt und das trägt so gar nicht rein. Und auch die Story trägt für mich auch nicht besonders. Ich meine, die Sprüche sind ganz nett, aber es ist eher so wie bei Sword and Sorcery. Also ich bin gespannt, wie das Ende jetzt aussieht. Sword and Sorcery hat eine großartige Story. Was? Fand ich auch zu gaga. Aber Ich nicht. Da vielleicht verstehe ich dazu zu wenig Englisch, dass die großartig ist. Naja, also ich fand auf jeden Fall die Interaktion mit dem Menü auch so ein bisschen schwierig. Ich habe dann auch nochmal, also da ist ja dann diese Level-Auswahl-Ding und du siehst zuerst die 1 und das dreht sich automatisch weiter auf die 2. Und dann habe ich auch nochmal das erste Level gespielt, weil ich dachte so, ich habe jetzt nur dieses Prolog-Intro-Ding gespielt und dann habe ich festgestellt, 1 ist quasi das vor dem Vorspann. Und also das sind so, da merkst du so ganz klare Interface-Fehler. Und auch das hätte mal ganz simpel, das hätte dann -1 oder sowas heißen können. Das hätte auch schon funktioniert. Weil ich habe das ja auch schon gedacht. Ja. Und dann muss ich jetzt wieder zurück. Es ist jetzt schon ein Spiel. Ich habe auch ganz nach vorne gescrollt, wie viel da so rauskommt. Das geht ja auch schon. Aber wie weit bist denn du, Dom? Ich bin nahezu durch. Deshalb habe ich vorher auch ich schiebe meine und drehe meine Welt so, weil ich spiele jetzt einfach hier parallel und ich bin jetzt, glaube ich, im letzten. Es ist ästhetisch schick. Storymäßig kommen so Sprüche, die ziehen bei mir nicht so, aber so, das juckt mich auch nicht. Ja. Also, was ich da spannend finde, und zwar bei Clark, bei FDL und bei Monument Valley, ich habe es ja letztens schon mal erwähnt im Podcast, dass die Preise angezogen sind. Ja. Und die sind noch weiter angezogen. Die sind jetzt alle über der 2-Euro-Marke. Yes. Man freut sich über alles mittlerweile. Das ist aber immer noch gut, dass die für wirklich Sachen, wo viel, viel Arbeit reingeflossen ist, auch Am absurdesten finde ich es ja bei FTL, was gefühlt auf dem iPad einfach wahnsinnig viel Geld kostet, weil Tier 10, 8 Euro irgendwas, 10 Dollar, das ist einfach brutal und auf dem Desktop ist es geschenkt, weil da kostet es nur 10 Dollar. Das gleiche Spiel. Ja. Total irre. Ja. Nun ja, Kommen wir weiter, gehen wir weiter im Rahmen von Klassiker jetzt auch neu und gut. Das großartigste Partyspiel für iOS, Space Team, gibt es jetzt auch auf Deutsch. Das heißt, es gibt jetzt keine Ausrede mehr. Man kann es jetzt wirklich auf jeder Party mit jedem Freundeskreis spielen. Hat jemand Lust, kurz zu erklären, was Space Team ist für diejenigen, die es noch nicht gespielt haben? Die Idee ist sehr einfach. Jeder hat sein eigenes iPhone, ja, zum Beispiel. Oder darauf, ein iPad. Genau, darauf habe ich ein Panel mit verschiedenen Controls. Da gibt es Buttons oder Schieberegler und so weiter. Mhm. Jeder ist benannt. Und oben steht immer ein Befehl, zum Beispiel Fluxkompensator auf 3. Genau. Ja. Und dann, und der Witz an der Sache ist, wenn ich das selber auf meinem Panel habe, dann kann ich den einfach auf 3 schieben, dann ist alles gut. Mhm. Aber auch die anderen Spieler können den Fluxkompensator haben und nur einer hat ihn. Ja. Das heißt, man muss in den Raum rufen, Fluxkompensator auf 3 und derjenige, der den hat, soll das dann auch tun. Leider versuchen natürlich alle gleichzeitig zu rufen und dann ist der Spaß dran, wie koordiniert man sich. Das Ganze läuft über WLAN oder Bluetooth, dass die Geräte sich verbinden. So, jetzt ist das Problem, es heißt aber nicht Fluxkompensator auf 3, sondern es heißt Quadro Girdle Progression Temporal 2-3. Mhm. Und das kostet dich mindestens 35.000 Millisekunden. Ja. Ich habe es jetzt vorhin mit Tobi einmal ausprobiert und wir haben Dinge, die die App tut, gesehen, die wir vorher noch nie gesehen haben. Ja, weil wir auf Deutsch halt gleich in ganz andere Level-Dimensionen gestoßen sind. Nice. Ja, also es lohnt sich tatsächlich, dass das auch lokalisiert wurde. Schön. Es ist ein bisschen anders. Das englische Techno-Babble-Gefühl, das war wirklich so, boah, das ist ja wie Star Trek gucken. Das deutsche Techno-Babble-Gefühl fühlt sich anders an, aber dieses Spiel, das hat sowas von verdient, lokalisiert zu werden, weil das ist halt total kompatibel mit Leuten, die sonst überhaupt nicht iPhone-Games zocken. Ja. Und das ist sogar so, dass das kostet jetzt erstmal nichts in der Basisversion. Und wenn es einem dann gefällt, kann man Extras kaufen, wie eine Katze zum Beispiel. Die Katze ist das Großartigste. Die Katze ist so super. Ja, wir rufen auch dazu auf, wenn es euch gefällt, kauft Extras. Auch wenn ihr die nicht spielt, so zahlt das Ding, weil das ist hübsch und schön, hat es verdient. Ja. Oder unterstützt den netten Herrn, der das gemacht hat, mit seinem Kickstarter. Er hat nämlich gerade einen Kickstarter gestartet, der Kickstarter heißt Space Team Admirals Club. Oh. Es geht im Wesentlichen darum, die Entwicklung von Space Team so noch ein bisschen weiter zu entwickeln, zu finanzieren und seine nächsten 2 Spiele. Ja. Und da kann man ein bisschen Geld auf ihn werfen. Er projektiert 80.000 für die nächsten 30 Tage. 10.000 davon hat er schon oder 11.000. Kanadische Dollar wohlgemerkt, aber das ist ein akademischer Unterschied. Ich denke, den kann man durchaus, wenn man denn Spaß an Space Team hatte und bisher nicht Extras gekauft hat für Space Team, kann man durchaus auch Geld auf den Kickstarter werfen. Ganz kurz noch zum Konzept, weil das relativ anders ist zu normalen Kickstartern. Du finanzierst da eigentlich nicht das ein bestimmtes Spiel oder ein bestimmtes Projekt, sondern es läuft da eher wie Patreon ab. Ja. Er möchte ein Jahr Spiele entwickeln finanziert haben. Genau. Die Spiele, wenn ich das richtig verstanden habe, die er in der Zeit macht, sollen dann kostenlos veröffentlicht. Genau, das ist eben sein Ding. Er möchte gerne Spiele entwickeln, die vielleicht nicht so wahnsinnig massenmarkttauglich sind. Dafür aber wie halt super cool. Space Team halt auch. Ja, das kann man halt irgendwie auch schwer verkaufen. Also weil wenn man zu fünft auf einer Party spielen will, dann müssen sich alle Space Team kaufen. Das ist irgendwie doof. Ja. Nun ja, aber solche Spiele möchte er eben weiterentwickeln und da möchte er gerne quasi, wie heißt sowas auf Deutsch eigentlich so, wenn der Fürst den Künstler in seine Mäzenentum heißt das, genau. Das würde er gerne haben. Er hatte auch eine schöne Aufstellung davon, wie die Gelder aufgeteilt werden und dann, da denkt man sich dann schon wieder, ach ja, das vergisst man so leicht. Steuern. Und Kickstarter bezahlt, ist die Hälfte weg. Ja. Ja. Nun ja. Gut. Space Team sei aber auf jeden Fall so oder so allen ans Herz gelegt. Genau, hat letztes Jahr auch den Amaze Award. Den Most Amazing Game gewonnen. Ja. Gut. Und dann eine weitere Randnotiz, die endgültig die Produktivitätsapokalypse einläutet. Hearthstone ist jetzt für iPad verfügbar, zumindest für die Menschen, die sich in Kanada und Australien befinden oder das vorgeben. Ja. So auch ich. Ich habe mir mal schnell einen kanadischen Account geklickt. Nein. Ja, doch. Du hast gar keinen australischen, du hast gar nicht so diesen Testmarkt-Account. Wobei, das ist Neuseeland eigentlich, gell? Oh, Kanada. und habe mich dann im City, in der City Hall von Toronto natürlich einquartiert. Ja. und habe Hearthstone runtergeladen. Und ja, das ist Hearthstone und das ist auf dem iPad. Und es funktioniert und es ist genauso wie auf dem Desktop, nur dass es auf dem iPad ist und man es jetzt immer dabei hat. Oh. Ja. Oh. Ja. Ja, ja. Also man sieht ja schon, also man hat ja schon an der Mac-Version gesehen, so vom Seitenverhältnis her haben sie alles schön in 3:4 gehalten, dass es alles geht und groß genug und so. Eigentlich, man muss eigentlich nichts ändern, aber es ist einfach so Touch halt, anstatt dass du klickst. Ja, ja. Also es ist fertig. Du kannst auch draggen und so, aber du kannst auch einfach touchen. Und ja, es ist halt einfach Hearthstone und es ist gefährlich. Yes. FTL ist gefährlich genug. Aber haben Sie irgendwas gesagt, warum Sie es gestage-releasen? Das passiert in letzter Zeit häufiger. Und die Arbeitshypothese ist, und ich weiß gar nicht, ob das eine offizielle Aussage von Blizzard auch ist, dass es ein sogenannter Soft-Launch ist, der halt zuerst mal die Infrastruktur so ein bisschen testet auch und irgendwie guckt, ob alles passt und in Anführungszeichen unwichtige Länder mal so den Vortritt lässt, ja, dass da Kanada mit dabei die schlimmsten Sachen auszubügeln. Das ist ja doch gar nicht so klein, oder? Naja, es sind halt die Länder, die man, wo man englisches Feedback bekommt. Ach, alle in hinreichendem nicht Maße. deswegen ist es halt Kanada, Australien, potenziell Neuseeland. Das ist halt so eine Quality Assurance Maßnahme. Also so mit Server-Kram ist das schon sinnvoll. Ja. Ja, ja. Wobei, die haben ja jetzt lange genug Beta gehabt, auch so, aber Blizzard kennen sich aus. Es ist halt der einzige Weg, wie du so eine Beta machen kannst auf iOS. Ja. Dass du halt das nach Ländern aufteilst. Aber ich denke mal, das kommt dann auch einfach bald und fertig. Ja, ja. Also ist auch die Aussage, wird jetzt bald auch weltweit gelauncht und also ich denke mal innerhalb von einer Woche oder so kann man damit rechnen, dass man nie mehr was anderes tut. Oh mein Gott. Was machen wir hier für eine Folge? Das habt ihr alles nicht gehört. Ihr sollt aus Arbeiten, produktiv sein, die Welt verbessern. Ja. Und spielen. So wie wir das auch. Wenn euch das nicht gefällt, könnt ihr ja Luft raus aus Spielen. Ja, so wie wir das auch machen. So wie wir das auch machen. Das ist auch eine gute Überleitung an der Stelle. Ich möchte nämlich an der Stelle hinweisen, dass ich auch auf diesen Dokumentarzug aufgesprungen bin. Ich bin ja schon lange Fan von diesem, wir machen irgendwie Dokumentationen von Games-Entwicklung und Games-Gedöns. Ja, also angefangen hat das für mich irgendwie mit der One-Up-Show. So, die irgendwie auch ihren Arbeitsalltag im Prinzip abgefilmt haben und dass sie halt Games-Journalismus irgendwie dokumentiert haben sozusagen. Amnesia Fortnite habe ich jetzt hier auch mindestens ein halbes Dutzend Mal erwähnt. Indie Game, The Movie, diese ganzen Nummern. Ja. Es gibt da immer mehr davon und das ich dachte mir, es kann doch sowas auch mal auf Deutsch geben, schlecht produziert von jemandem, der keine Ahnung hat. Und deswegen habe ich mich hingesetzt und mal die erste Folge gemacht von etwas, das Monkey Business heißt. Und das kann man sich jetzt schon auf YouTube angucken. Das Ganze dokumentiert so ein bisschen uns. Ja, vielleicht müssen wir ja doch noch so ein The Office-Spin dann drauf machen. Vielleicht passiert der ganz von selbst. Ja, nein. Vielleicht. Also es ist Nabelschau. Wir versuchen nicht viel zu stagen an der Stelle, sondern halt wirklich einfach so wie wir es halt hier im Podcast auch schon in den Folgen gemacht haben, wo wir uns darüber halt erhalten haben, wie wir was gemacht haben, nur halt irgendwie ein bisschen dabei und mit Bild, so mit lustigen Perspektiven und Doppelkinn und so. Ach. Ich versuche halt so ein bisschen den Blick hinter die Kulissen irgendwie so zuzulassen. Wie wir das ja bei unseren Entwicklungspodcasts hier auch immer so ein bisschen machen. So irgendwie unser Making-of-Podcasts. Und ich hoffe, das gelingt mir so halbwegs. Also ich muss noch viel lernen, was Videoproduktion angeht, glaube ich. Ich bin aber mal vorsichtig zufrieden mit der ersten Folge durchaus. Wenn ihr das euch angucken wollt und wenn ihr da auch noch Spaß dran habt, dann fände ich das super. Und wenn ihr dann darüber hinaus auch noch denkt, dass das was ihr unbedingt unterstützen wollt, dann gibt es dazu auch noch eine Patreon-Seite, aber das wäre dann wirklich, da kann man nicht nachfragen. Das ist die gibt's halt. So. Aber gucken ist schon, ist schon das höchste der Gefühle im Prinzip. Alles darüber ist. Ich bin in der ersten Folge ja nicht drin, deswegen kann ich sagen, die ist total toll. Gucken. Du bist im Vorspann. Ja, der. Ja. Stimmt. Stimmt, ja. Stimmt. Aber so richtig, ich bin nicht gefeatured und deswegen gucken ist toll. Ja, Marcel sind gefeatured, sind deswegen. Das weiter erzählen, still. Genau. Es gibt auch Untertitel auf Englisch und auf Deutsch. Ja, ja. Und auf Google. Auf Google. Auf Google gibt es auch. Ja. Ja, das war eine sehr lustige Geschichte. Das wusste ich gar nicht, dass man das noch kann, wenn es also, es gibt so gemachte Untertitel und die Google automatisch macht. Und die Google automatischen sind durchaus ein großer Spaß. Ja, ja, die kann man, ich habe die jetzt mal auch wieder angelassen. Ich hatte die eigentlich disabled, aber die sind so lustig. Also Kapstadt. Prozent. So. Prozent Fleisch. Mainzer und Tiere. Innenministerium. Genau. Dann vor dem Mainzer Innenministerium. Das ist die Post. Ja. Wir driften gerade in, aber guckt euch das mal an. Vielleicht mit schlechten deutschen Untertiteln, nicht mit den guten. Dann ist es nochmal extra lustig. Ja. Ja. Gut. Ja, ansonsten hören oder sehen wir uns. Wer auf der Maze ist, kann da Martin und mich nächste Woche treffen. Ja. Da freue ich mich auch sehr drauf. Und dann ist die Frage, wann gibt es eigentlich die nächsten Fanboys? Weil wenn wir auf der Maze sind, weiß ich nicht, ob wir da Zeit haben, Fanboys-Folgen zu machen. Da gibt es die nur im persönlichen Gespräch. Einzelfolgen. Wir machen Einzelfolgen. Wir müssen mal gucken. So, vielleicht gibt es die nächsten Fanboys erst übernächste Woche. Wir spielen eh alle irgendwie FTL und Hearthstone und so viel. WWDC ist jetzt auch schon announced. Genau. Ja. Passiert ja eh nichts. Die nächsten Fanboys kommen, wenn ich mit Threes durch bin. Das kann hier nur noch ein paar Tage dauern. Oh je. Arsch. Oh je. Und ja, in diesem Sinne, wir hören uns wieder. Bald. Schaut einfach das Video. Genau, schaut dabei einfach das Video. Das ist ja auch ganz schön. Und bis wir uns wieder hören, sage ich auf Wiedersehen. Baba. Tschüss. Tobi, man kann dich nicht hören, wenn du. Man kann dich nicht sehen, wenn du fingst. Tschüss. Sehr gut. Dann verschicke ich das hier. Troll. Trollolo. Ich weiß jetzt nicht drauf angehen. Ich wollte nur nichts sagen, aber das, ja. Nein, die Fanboys werden nicht eingestellt. Das Martin schneidet doch nochmal. Entschuldigung. Ja. Was? Ah, du redest mit dem Chat. Wer behauptet das hier? Der Chat vermutet, die Fanboys werden eingestellt. Nein, wir sind noch nächste Woche zu zweit in Berlin und weiß nicht, vielleicht wollt ihr zu zweit eine Folge machen, aber. Ja. Schauen wir mal. Naja, das hängt jetzt von Threes ab, ob die Fanboys eingestellt sind. Also entweder es gibt nächste Woche eine Fanboys-Folge oder es gibt übernächste Woche eine Fanboys-Folge. Dazu gibt es keine Alternative. So. Ja. Fanboys sind alternativlos. Oder beides. Okay, das ist jetzt mein Stichwort. Ich nehme jetzt mal. Kann ich nach dem Aufnehmen endlich Hörerkopf ab. Köstlichen Mountain Dew. Gut. Dann werde ich mich mal irgendwie ans Schneiden des Podcasts setzen. Vielen Dank für den Chat. Schöne Grüße an Mr. Mo, dem ich auch gleich noch eine Einladung von Keybase schicken muss. Und wir hören uns. Tschüss. Tschüss.